Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Heute geht es um Stanislaw Lem, geboren vor fast 100 Jahren, am 12. September 1921 in Lemberg, gestorben am 27. März 2006 in Krakau. Lem war Philosoph, Essayist und Science-Fiction-Autor. Er galt als Visionär und Utopist, der sich mit komplexen Technologien beschäftigte, die zum Teil noch auf ihre Entwicklung warteten. Bereits in den 1960er und 70er Jahren beschäftigte er sich mit Nanotechnologie, neuronalen Netzen und virtueller Realität. Lem thematisierte Kommunikationsversuche von Menschen mit außerirdischen Intelligenzen, zum Beispiel in seinem Roman Solaris. Dieses Werk ist auch die Grundlage des Features von Robert Brammer, das Deutschlandradio am 8.9.2001 sendete. Rostrote Helle füllte das Sichtfenster aus. Gleichzeitig gewahrte ich die violett angelaufenen Furchen des Ozeans, die schwache Bewegung zeigten. Zugleich stiegen die Wolken nach oben fort, am Saum von blendendem Scharlach umfasst. Der Himmel zwischen ihnen wurde fern und flach, bräunlich-orangefarben, und alles verwischte sich. Ich geriet ins Schlingern. Bevor ich zum Rufen kam, brachte ein kurzer Schlag die Kapsel in senkrechte Lage zurück. Im Sichtfenster funkelte in quecksilbrigem Licht, gewellt bis an den rauchigen Horizont, der Ozean. Im trüben Licht am Ufer eines zähflüssigen Ozeans landet eine kleine Raumkapsel. Der Wissenschaftler Kelvin ist von der Erde zur Raumstation auf den Planeten Solaris geschickt worden, um dort rätselhafte Vorkommnisse aufzuklären. Die Station war verödet. Man konnte die Korridore im Kreis herum durchwandern, ohne jemandem zu begegnen, wie in einem blindlings dahintreibenden Wrack, dessen Maschinen das Aussterben der Besatzung überdauert haben. Dr. Snout? Snout? Ja. Ich bin Kelvin, der Psychologe. Es kommt mir ganz so vor, als ob Sie mich nicht erwartet haben. Jetzt hören Sie mal zu, Snout. Ich habe begriffen, dass hier irgendetwas Außerordentliches vor sich geht. Was werde ich sehen? Vielleicht nichts. Das hängt in gewissem Sinne ganz allein von Ihnen. Halluzination? Nein, das ist schon real. Und nicht angreifen. Der Planet Solaris ist von einem gewaltigen Plasmaozean bedeckt, von dem die Wissenschaft vermutet, dass er nicht nur Leben besitzt, sondern auch ein riesiges denkendes Gehirn verkörpert. Die Oberfläche des Planeten setzt sich aus Furchen und Wellen zusammen, die sich rhythmisch bewegen. Schaum bildet sich in den Kesseln zwischen den Wellen. Rauch und Nebel steigt von der Oberfläche des Ozeans auf. Dieses flüssige, protoplasmatische Hirnmeer besitzt eine außerordentlich hochorganisierte physikalische Struktur, scheint Unmengen von Informationen zu enthalten und verbringt seine Zeit damit, in einem gigantischen Monolog über das Wesen des Alls nachzudenken. Der Roman Solaris beschreibt die jahrzehntelangen Versuche einer zukünftigen Menschheit, das Geheimnis des Ozeans zu ergründen. Doch die versuchte Kontaktaufnahme bleibt ergebnislos. Der denkende Ozean wehrt sich dagegen, von den Menschen erforscht zu werden. Er wehrt sich, indem er in ihren Gedanken liest. Daraufhin tauchen auf der Station geheimnisvolle F-Gebilde auf. Diese mysteriösen Erscheinungen sind eine Verkörperung irdischer Wesen, die in der Vergangenheit für den jeweiligen Menschen eine wichtige Rolle gespielt haben. Die Arbeit auf der Station kommt durch diese beunruhigenden Aktivitäten des Ozeans fast zum Erliegen. Sie sah genau aus wie damals, als ich sie zum letzten Mal lebend gesehen hatte. Dabei war sie damals 19 Jahre alt gewesen, nun wäre sie also 29. Aber natürlich hatte sie sich überhaupt nicht verändert. Die Toten bleiben jung. Sie hatte dieselben immerzu verwunderten Augen und schaute mich an. Ich schmeiße etwas nach ihr, dachte ich. Aber obwohl das nur ein Traum war, brachte ich es irgendwie nicht über mich, eine Tote auch nur im Traum mit Gegenständen zu bewerfen. Willst du noch lange so dasitzen? Was willst du? Wie kommst du hierher? Ich weiß nicht. Ist das schlimm? Hat dich jemand gesehen? Ich weiß nicht. Ich bin ganz gewöhnlich gekommen. Ist das wichtig, Chris? Harry? Was denn, Liebling? Woher hast du gewusst, wo ich bin? Ich habe keine Ahnung. Komisch, nicht wahr? Du hast geschlafen, als ich hereinkam. Aber ich habe dich nicht geweckt. Ich wollte dich nicht wecken, weil du bösartig bist. Bösartig und langweilig. Immer deutlicher wurden die grässlichen Gedanken, die mir durch den Kopf gingen. Ich sagte mir nicht mehr, das ist ein Traum. Daran hatte ich längst zu glauben aufgehört. Jetzt dachte ich, ich muss mich verteidigen. Ich wusste eigentlich schon sicher, dass das nicht Harry war. Und beinahe sicher, dass sie selbst das nicht wusste. Chris, ich habe so ein Gefühl, als wäre etwas geschehen. Als hätte ich etwas vergessen. Als hätte ich viel vergessen. Ich weiß, ich erinnere mich nur an dich und an nichts sonst. I live by the ocean. Wenn Chris Kelvin seiner Frau Harry wieder begegnet, dann reagiert er panisch, erschrocken und ablehnend. Kelvin kennt nur die dunklen Andeutungen des Kybernetikers Snout, einer der beiden letzten Bewohner der Station. Snout weiß um die Erscheinungen dieser F-Gebilde, versucht sie vernunftmäßig abzuwehren, sie zu verbergen oder auszurotten. Denn er hat erlebt, wie scheinbar gefestigte Kollegen nach dem Auftauchen dieser unerklärlichen Wesen psychisch zugrunde gingen. Niemand weiß, warum erscheinen diese sogenannten F-Gebilde. Auch Kelvin findet keine Antwort auf diese Frage, fühlt sich von Harry verfolgt und plant, sie deswegen loszuwerden. Zu diesem Zweck lockt er sie in eine Raumkapsel, um sie dann mitleidlos in die Weiten des Weltraums zu befördern. Indem er sie auf diese Art tötet, wiederholt er die unglückliche Geschichte seiner Ehe. Der russische Regisseur Andrzej Tarkowski hat den Roman Solaris, sich dabei eng an die Vorlage haltend, 1972 verfilmt. Seine Version von Solaris ist eine russische Antwort auf Stanley Kubricks Science-Fiction-Epos Odyssee 2001. In Gestalt einer technischen Utopie stellt er die Hybris traditionellen Fortschrittsglaubens in Frage. Und im Gegensatz zu Kubrick betont Tarkowski die menschlichen Seiten des Genres Science-Fiction. Tarkowski geht es um die verloren gegangenen, natürlichen Beziehungen eines jeden Einzelnen zu sich selbst und zu seiner Umwelt. Anklopfen kannst du nicht. Schien mir so, als ob du hier mit jemandem gesprochen hast. Dann klopft man erst recht an. Gäste gehabt? Sieh an, sieh an. Was war das? Das weiß ich nicht. Ich habe aber zu diesem Thema so etwas wie eine Theorie entwickelt. Aber wer ist zu dir gekommen? Sie starb vor 10 Jahren. Sie hat Selbstmord begangen. Das, was du gesehen hast, ist die Materialisierung deiner Vorstellung von dieser Frau. Und wie hieß sie? Harry. Alles hat angefangen, als wir das Plasma des Ozeans einer harten Röntgenbestrahlung ausgesetzt haben. 1400 Meilen nordwestlich unserer gegenwärtigen Position ist der Ozean 4 Tage lang bestrahlt worden. Diese Frau ist ein Teil deiner Vergangenheit. Kommt sie wieder zurück? Sie kommt zurück und kommt doch nicht zurück. Doppelgänger können in unbegrenzter Anzahl entstehen. Du hättest mich wirklich warnen müssen. Du hättest mir nicht geglaubt. Ach, deshalb bist du am ersten Abend so erschrocken, als ich kam. Ja. Im Übrigen hat der Ozean vielleicht wirklich meinen Doppelgänger geschaffen? Denn woher kannst du wissen, ob ich wirklich dieser biedere alte Ratz bin, der vor 2 Jahren hierher flog? Nein. Auch ohne das reicht es schon. Vielleicht gibt es noch mehr Unterschiede. Ich kenne nur den einen. Uns beide kann man töten. Und die nicht? Ich rate dir nicht, dass du es ausprobierst. Ein furchtbares Schauspiel. Durch nichts? Weiß ich nicht. Jedenfalls nicht durch Gift, Messer, Strick. Atomwerfer? Würdest du es ausprobieren? Ich weiß nicht. Wenn einer ja weiß, dass das keine Menschen sind. Sind sie aber in gewissem Sinne. Subjektiv sind sie Menschen. Sie sind sich durchaus nicht klar über ihre Herkunft. Das hast du wahrscheinlich bemerkt. Ja. Also, wie ist das? Sie regenerieren sich in unerhörtem Tempo. In einem unmöglichen Tempo. Vor deinen Augen, sag ich dir. Und von neuem beginnen sie sich zu verhalten wie... Wie was? Wie unsere Vorstellungen von ihnen. Diese Aufzeichnungen im Gedächtnis. Die Ereignisse wiederholen sich. Als Harry erneut auftaucht, bemerkt Kelvin, dass sie etwas Eigenständiges ist und dass sie außer dem Genom nichts mit ihrem Vorbild gemein hat. Kelvin bewundert die Vollkommenheit einer Kopie. Er lässt sich auf sie ein und empfindet für sie. Und obwohl diese neue Harry ohne Gedächtnis und ohne Erinnerung existiert und über keine Erfahrung und über kein Wissen verfügt, gewinnt sie zunehmend an Individualität und an Selbstbewusstsein. Du hast dich nicht geändert, nur ich. Mit mir ist irgendwas. Lass los, du ekelst dich. Ich weiß, ich will das nicht so, ich will nicht. Du siehst ja, du siehst selbst, das bin nicht ich, nicht ich, nicht Schweig. Ich. Chris, sag doch, was ich tun soll, damit ich weg bin, Chris. Hör auf! Wie? Du weißt es auch nicht? Da hilft nichts, nichts? Ich will nicht, verstehst du? Ich will nicht, dass du dich umbringst. Ich will, du sollst hier sein, mit mir. Und sonst brauche ich nichts. Wie du lügst. Harry, sag doch, was ich tun soll, damit du mir glaubst, dass ich das sage, was ich denke. Dass es die Wahrheit ist, das und nichts anderes. Du kannst nicht die Wahrheit sagen. Ich bin nicht Harry. Sondern... Harry, aber ich weiß, es ist nicht wahr. Nicht mich hast du drüben geliebt, früher. Ja, was war, das ist vorbei, das ist tot. Aber dich, hier, dich liebe ich, verstehst du? Das noch etwas. Bin ich ihr sehr ähnlich? Du warst ihr sehr ähnlich. Aber jetzt weiß ich es schon nicht mehr. Wieso? Du hast sie schon überdeckt. Du bist sicher, dass du nicht sie, sondern mich? Ja, dich. Ich weiß nicht. Ich fürchte, wenn du wirklich sie wärst, dann könnte ich dich nicht lieben. Warum nicht? Weil ich etwas Grässliches getan habe. Ihr? Ja. Sag es nicht. Warum? Weil ich will, dass du wissen sollst, ich bin nicht sie. Für Chris Kelvin, der die Erscheinung der Harry jetzt als eine faszinierende Kopie erlebt, die ihn durch die Echtheit seiner Empfindungen beeindruckt, ist Harry buchstäblich aus Hirngespinsten abgeleitet. Doch die Bedeutung ihrer Existenz bleibt für ihn im Ungewissen. Denk nur daran, dass sie im Grunde genommen ein Spiegel ist, worin sich ein Teil deines Gehirns spiegelt. Wenn sie großartig ist, dann deshalb, weil deine Erinnerung großartig war. Du hast die Rezeptur geliefert. Ein Ringprozess, vergiss das nicht. Also, was willst du von mir? Dass ich sie beseitige? Ich habe dich schon gefragt, wozu soll ich das tun? Morgen erscheint genau die gleiche, stimmt's? Und nochmals? Und täglich so? Wie lange? Wozu? Was habe ich davon? Und du? Am Ende des Romans tüfteln die verbliebenen Wissenschaftler der Raumstation ein technisches Verfahren aus, um Harry zu eliminieren. Zur gleichen Zeit beendet das protoplasmatische Hirnmeer seine Experimente. Dieser geheimnisvolle Ozean ist eine zentrale Metapher in Andrzej Tarkowskis Sicht auf Solaris und verweist auf die mystische Dimension im Werk des russischen Regisseurs. Harry gibt es nicht mehr. Sie kommt wieder. Snout. Sag mir doch. Später, Chris. Wir reden später in Ruhe darüber. Sag doch. Sag, wie es geschehen ist. Durch Annihilation. Ein Aufblitzen. Ein schwacher Lufthauch. Sonst nichts. Sag mir, Snout, warum tut er das? Warum quält er uns so? Wir haben ihm dein Enzephalogramm übermittelt. Und nachdem ist keiner der Gäste zurückgekommen. Ja, und der Ozean begann uns unbekannte Gebilde hervorzubringen. Auf seiner Oberfläche entstanden inselartige Plattformen. Zuerst eine, nach ein paar Tagen weitere. Ich persönlich glaube, dass jetzt eine Chance besteht. Willst du nicht etwas sagen, dass er uns verstanden hat? Harry gibt es nicht. Sie kommt nicht. Ein fantastisches Werk wie der Roman Solaris wird immer auch zu einer Leinwand, auf die man Bedeutungen projiziert, die man als Leser für wichtig und aktuell hält. Ein Kunstwerk wie der Roman Solaris ist immer offen für neue Fragen, Deutungen und Sichtweisen. Nur der Autor verweigert sich bis heute standhaft jeder Interpretation seines Textes. Fragen nach seinem Roman wehrt er mit einem fast diplomatisch anmutenden Geschick ab. Ich meine, es sollte im Prinzip einem Autor verboten werden, sich über verschiedene Interpretationen seines Werkes mit einer solchen Autorität zu äußern, als ob der höchste, sagen wir, Urteilgeber wäre. Es gibt tatsächlich verschiedene Auslegungen und ich habe manchmal mit Staunen bemerkt, was für gegensätzliche Auslegungen es gibt. Aber ich habe niemals versucht, teilzunehmen. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, das war der Film von Tarkowski. Aber die Auslegungen, das sind sozusagen eben freie Äußerungen des Lesers. Der kann sich dabei denken, was er will. Ob ich etwas vorausgesehen habe, kann ich auch nicht sagen. Denn ich habe ja nicht nach einem Plan. Zur Zeit eines Freuds würde man sagen, Unterbewusstsein. Nein, ich glaube nicht an Unterbewusstsein, aber ganz bewusst habe ich den Roman auch nicht geschrieben, sondern ich habe, wie man am besten Englisch sagt, I did my best. Ich habe versucht, das Beste zu machen, was ich aus dem Stoff, was ich machen konnte. Warum das auf mich sozusagen von oben gekommen, kann ich nicht sagen. Habe keine Ahnung. Heute verweist Solaris auch auf Craig Venter, die Genforschung und die aktuelle Debatte um das Klonen. Denn Harry ist ein künstliches Phantom eines wirklichen Menschen. Ihr Auftreten stellt eine vollkommen unbegreifliche Dimension dar, vor der die Menschen in Unverständnis erstarren. Die brodelnde Flüssigkeit des Ozeans auf Solaris kocht etwas aus. Sie reproduziert, sie wiederholt etwas, statt Unerwartetes zu schaffen. Statt Welterkundung und Welterfahrung im kosmischen Raum kreisen die Menschen so nur um sich selbst und werden einander fremd, wenn sie auf Doppelgänger längst verstorbener Menschen treffen. Stanisław Lem zeigt die Verstörung, die droht, wenn Leben wiederkehrt. Lem denkt in Solaris zu Ende, was sich die Befürworter des Klonens nicht wirklich klar machen wollen. Erhofft wird von den Hinterbliebenen die Wiedererschaffung eines Verstorbenen. Doch aus dem Klon wird sich ein vollkommen eigenständiger Mensch entwickeln, der außer dem Genom nichts mit seinem Vorbild gemein hat. Wäre es anders, die Geschichte müsste immer wieder identisch verlaufen, das menschliche Schicksal wäre in einem Teufelskreis eingesperrt, der Zweck des Klonens von Menschen wird so auf das Eindringlichste ad absurdum geführt. Solaris zeigt, dass das Klonen mehr ist als nur ein Verstoß gegen alltägliche Normen und Werte. Es wäre auch ein Angriff auf unsere Logik und unsere Vorstellungskraft. Setzte sich das Klonen durch, künftig würde eine Herrschaft des Immergleichen drohen. Die Hoffnung auf Neues wäre verschwunden und alleine eine tödliche Langeweile bliebe übrig. Die Idee des Klonens öffnet so den Blick in einen Abgrund, in dem sich unsere Begriffe von Identität, vom Individuum und von Zeit gespenstisch auflösen. Hier aber wären Fundamente berührt, die tiefer und weiter reichen als alle ethischen Debatten. Der Mensch würde herkunfts- und zukunftslos und damit auch seine Einzigartigkeit beraubt. Vielleicht sollte dein Erscheinen eine Folter sein. Vielleicht eine Gefälligkeit. vielleicht nur eine mikroskopische Untersuchung. Ein Ausdruck der Freundschaft, ein tückischer Schlag. Vielleicht Spott? Vielleicht alles auf einmal. Oder, was mir am wahrscheinlichsten vorkommt, überhaupt etwas völlig anderes. Vielleicht sind wir an einem Wendepunkt der Geschichte überhaupt, dachte ich. Die bloße Existenz des denkenden Kolosses wird die Menschen nie mehr zur Ruhe kommen lassen. Selbst wenn sie Galaxien durchmessen, selbst wenn sie sich mit anderen Zivilisationen uns ähnlicher Wesen verbinden, bleibt doch die Solaris eine ewige Herausforderung an den Menschen. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Wirklichkeit in Utopie. Ein Feature von Robert Brammer, das Deutschlandradio am 8.9.2001 sendete, 4 Tage vor dem 80. Geburtstag von Stanislaw Lem, dessen Roman Solaris Brammer als Grundlage diente. Es sprachen Jenny Schilly, Ulrich Mattes, Hans-Peter Halwachs sowie der Autor. Morgen am 12.9. würde der polnische Philosoph und Autor 100 Jahre alt. Im zweiten Teil dieser Sendung hören Sie einen Auszug aus Lems Stern-Tagebücher, verfasst 1957. Nach einer kurzen Einführung von Hans-Georg Soldat und einem O-Ton von Stanislaw Lem aus dem Jahr 1975 spricht Rolf Schuld. Stanislaw Lem ist gelehrt in einem alten und umfassenden Sinne des Wortes. Seine Fantasien ruhen auf einem soliden wissenschaftlichen Fundament und seine große Allgemeinbildung führt dazu, dass seine Werke immer mit sehr realistischen Grundannahmen arbeiten. Nie aber will er Gegenwelten entwerfen, sondern heute wirkende Tendenzen auf ihre Zukunftsperspektiven hin, gleichsam wie mit einem Radar, abtasten. Auf diese Weise ist er seiner Zeit weit voraus. Heute ist Science Fiction für Lem, der einmal hoffte, dass seine Literatur ein Modell alternativer Lebens- und Wissenschaftsentwürfe sein könnte, fast schon ein veraltetes Medium. Er schreibt sie nicht mehr. Er hat mit diesem Genre abgeschlossen, seitdem die Pole zwischen Fiktion und Realität so nahe zusammengerückt sind. Da gibt es tatsächlich so eine Schwelle, einen Übergang zwischen dem Fiktiven und dem Realen. Und der wird immer verschwommener. Wie ihr wisst, habe ich hin und wieder Gäste, bisweilen sehr sonderbare. Ich werde eine gewisse Kategorie auswählen, verkannte Erfinder und Gelehrte. Ich weiß nicht weshalb, aber auf sie habe ich immer wie ein Magnet gewirkt. Tarantoga lächelt, seht ihr? Aber nicht über ihn wollte ich reden, er ist schließlich kein Erfinder. Heute werde ich von solchen erzählen, die keinen Erfolg hatten, oder vielmehr, die zu großen Erfolg hatten. Sie hatten ihr Ziel erreicht und die Vergeblichkeit ihres Tuns erkannt. Natürlich gestanden sie sich das nicht ein. Von keinem beachtet, vereinsamt, halten sie an diesem Wahn fest, den nur Ruhm und Erfolg bisweilen, allerdings äußerst selten, in ein Werk des Fortschritts verwandeln. In jener Schar, die nur die eigene Dummheit vor der Verzweiflung schützt, tauchten vereinzelt andere Menschen auf. Ich will sie weder näher bezeichnen noch sie verurteilen, das bleibt euch überlassen. Die erste Gestalt, die mir vor Augen steht, wenn ich davon spreche, ist Professor Corcoran. Ich lernte ihn vor 9 oder 10 Jahren kennen auf einer wissenschaftlichen Konferenz. Wir unterhielten uns kaum ein paar Minuten, als er mich plötzlich ohne jeden Zusammenhang fragte, »Was halten Sie von Geistern?« Im ersten Augenblick glaubte ich, das sei ein exzentrischer Scherz, aber mir fiel ein, dass ich von seiner Außergewöhnlichkeit gehört hatte. Ich wusste nur nicht mehr, in welchem Sinne, im Positiven oder im Negativen. Deshalb erwiderte ich für alle Fälle, zu diesem Gegenstand habe ich keine Meinung. Ohne ein weiteres Wort kehrte er zu dem vorhergehenden Thema zurück. Doch als das Klingelzeichen bereits den Beginn der weiteren Beratungen ankündigte, beugte er sich plötzlich vor, er war bedeutend größer als ich, und sagte, »Tichy, Sie sind mein Mann. Sie haben keine Vorurteile. Möglicherweise irre ich mich, aber ich bin zu einem Risiko bereit. Besuchen Sie mich.« Hier reichte er mir eine Visitenkarte. »Aber rufen Sie mich vorher an, denn auf Klingelzeichen reagiere ich nicht und mache niemandem auf. Übrigens, wie Sie wollen.« Noch am selben Abend, bei einem Essen mit Savinelli, dem bekannten Juristen und Spezialisten für kosmisches Recht, fragte ich meinen Begleiter, ob er einen Professor Corcoran kenne. »Corcoran«, rief er, mit dem ihm eigenen Temperament angefeuert, noch durch die 2. Flasche sizilianischen Weins, »dieser verrückte Kybernetiker. Was ist denn mit ihm? Ich habe schon eine Ewigkeit nichts mehr von ihm gehört. Ich erwiderte, dass ich nichts Genaueres über ihn wisse, nur sein Name sei mir dann und wann zu Ohren gekommen. Eine solche Antwort dürfte wohl im Sinne Corcorans gewesen sein. Savinelli erzählte mir beim Wein ein paar Klatschgeschichten, die in Umlauf waren. Daraus ging hervor, dass Corcoran als junger Wissenschaftler zu den größten Hoffnungen berechtigte, obwohl er schon damals einen völligen Mangel an Hochachtung für Ältere erkennen ließ, der zuweilen in Arroganz umschlug. Allmählich entwickelte er sich zu einem jener Typen, die daraus, dass sie anderen Leuten ohne Umschweife die Meinung sagen, ebenso viel Genugtuung zu schöpfen scheinen wie aus der Tatsache, dass sie sich auf diese Weise am meisten schaden. Als er bereits seine Professoren und Kollegen tödlich beleidigt hatte und sich vor ihm alle Türen schlossen, kaufte er, durch eine unerwartete Erbschaft zu Reichtum gekommen, irgendein verfallenes Haus außerhalb der Stadt und baute es in ein Laboratorium um. Darin hielt er sich mit seinen Robotern auf, denn nur solche Assistenten und Gehilfen duldete er um sich. Vielleicht erreichte er dort auch etwas, aber die Spalten der wissenschaftlichen Zeitschriften blieben ihm verschlossen. Er kümmerte sich überhaupt nicht darum. Wenn er damals noch Beziehungen zu Menschen knüpfte, dann nur, um sie, sobald er auf etwas vertrauterem Fuße mit ihnen stand, auf äußerst ordinäre Weise und ohne ersichtlichen Grund vor den Kopf zu stoßen und zu beleidigen. Als er endgültig alterte und dieses abscheulichen Spiels müde war, wurde er ein Einsiedler. Ich fragte Savinelli, ob er gehört habe, dass Corcoran an Geister glaube. Der Jurist, der gerade am Weinglas nippte, verschluckte sich fast vor Lachen. Der an Geister glauben, rief er, der glaubt ja nicht einmal an Menschen. Ich wollte wissen, wie er das meine. Er meine das ganz wörtlich, erwiderte er. Nach Savinellis Auffassung war Corcoran ein Solipsist. Er glaubte nur an die eigene Existenz. Alle anderen hielt er für Phantome, Traumvisionen. Angeblich sei er deshalb früher sogar mit seinen Nächsten so umgesprungen. Wenn das Leben eine Art Traum ist, dann ist alles erlaubt. Ich bemerkte, dass er somit auch an Geister glauben könne. Savinelli fragte, ob ich jemals von einem Kybernetiker gehört hätte, der an Geister glaubte. Wir sprachen dann von etwas anderem, aber auch das, was ich gehört hatte, genügte, mich neugierig zu machen. Ich bin ein Mann von raschen Entschlüssen, also rief ich gleich am nächsten Tag an. Das Gespräch nahm ein Roboter entgegen. Ich sagte, wer ich sei und was ich wolle. Corcoran meldete sich erst am nächsten Tag, am späten Abend. Ich wollte gerade schlafen gehen. Er sagte, ich könne gleich zu ihm kommen. Es war kurz vor 11. Ich versprach, sofort zu kommen, zog mich an und fuhr hin. Das Laboratorium war ein großes, düsteres Gebäude, nicht weit von der Chaussee entfernt. Ich hatte es schon einige Male gesehen, es jedoch für eine alte Fabrik gehalten. Es war in Dunkelheit getaucht. Nicht der schwächste Lichtschimmer erhellte eines der tief in die Mauer eingelassenen quadratischen Fenster. Auch der große Platz zwischen der eisernen Umzäunung und dem Tor war nicht erhellt. Ein paar Mal stieß ich gegen scheppernde, rostige Bleche oder Schienen, so dass ich schon etwas böse an der Tür ankam, die in der Dunkelheit kaum zu erkennen war. Ich läutete in der verabredeten Art, doch erst nach etwa 5 Minuten öffnete mir Corcoran selbst in einem grauen, von Säuren verbrannten Laborkittel. Er war entsetzlich mager, knochig, hatte eine Brille mit riesigen Gläsern und einen grauen Schnurrbart, der an einer Seite etwas kürzer war, als sei er angeknappert. »Folgen Sie mir«, sagte er ohne jede Einleitung. Durch einen langen, kaum erhellten Gang, in dem Maschinen, Fässer, verstaubte weiße Säcke Zement lagen, führte er mich zu einer großen, stählernen Tür. Darüber brannte eine grelle Lampe. Er entnahm der Tasche seines Kittels einen Schlüssel, öffnete und ging als Erster hinein. Ich folgte ihm. Über eine eiserne Wendeltreppe gelangten wir in die erste Etage. Eine große Fabrikhalle mit verglastem Gewölbe öffnete sich vor uns. Die wenigen unverhüllten Glühbirnen beleuchteten sie nicht, sondern zeigten nur ihr dämmeriges Riesenausmaß. Sie war leer, tot, verlassen. Hoch an der Decke tobten Luftzüge. Der Regen, der zu fallen begann, als ich mich dem Sitz Corcorans genähert hatte, peitschte die Scheiben, die dunkel und schmutzig waren. Hier und da floss Wasser durch die Öffnungen in den eingeschlagenen Scheiben. Corcoran schien es nicht zu sehen. Er ging vor mir über die blecherne Galerie, die unter den Schritten dröhnte. Wieder eine stählerne, verschlossene Tür, dahinter ein Gang, an den Wänden entlang unordentlich wie auf der Flucht hingeworfenes Werkzeug mit einer dicken Staubschicht bedeckt. Der Gang machte eine Biegung, wir stiegen nach oben, nach unten, gingen an Transmissionsriemen vorbei, die wie vertrocknete Schlangen anmuteten. Die Wanderung, bei der ich die Geräumigkeit des Baus kennenlernte, dauerte an. Ein- oder zweimal warnte mich Korkoran an völlig dunklen Stellen vor einer Stufe oder einem zu niedrigen Türbalken. Vor der letzten dieser stählernen, dicht mit Nieten beschlagenen Türen, die wohl gegen Brände schützen sollten, blieb er stehen. Als er sie öffnete, bemerkte ich, dass sie im Gegensatz zu den anderen überhaupt nicht quietschte, so als wären die Angeln frisch geölt worden. Wir betraten einen hohen Saal, der fast leer war. Korkoran blieb in der Mitte stehen, dort, wo der Beton des Fußbodens etwas heller war, als hätte irgendwann eine Maschine an der Stelle gestanden, von der nur die herausragenden Lagereisen übrig geblieben waren. Es sah hier wie in einem Käfig aus. Mir fiel die Frage nach den Geistern ein. An den Stäben waren Regale angebracht, sehr stabil, mit Stützen. Darauf standen eiserne Kisten, etwa ein Dutzend. Ihr wisst doch, wie die Schatztruhen aussehen, die in den Legenden von Piraten vergraben werden. Genau so sahen diese Kästen aus, mit gewölbten Deckeln. An jedem hing ein in Zellophan gefasstes weißes Kärtchen, ähnlich dem Krankenbild am Bett eines Patienten. Hoch oben an der Decke brannte eine verstaubte Glühbirne, aber es war zu dunkel, um auch nur ein Wort entziffern zu können. Die Kästen standen in zwei Reihen übereinander, der eine jedoch etwas höher, gesondert. Ich weiß noch, dass ich sie gezählt habe. Es waren etwa 12 oder 14, genau kann ich es nicht sagen. »Tichy«, wandte sich der Professor an mich, die Hände in den Taschen seines Kittels vergraben, »lauschen Sie doch mal, hören Sie sich das an. Ich rede später.« Eine außergewöhnliche, auffallende Ungeduld war in ihm. Er wollte sofort, als er anfing zu sprechen, auf den Kern eingehen, wollte die Sache hinter sich bringen, wollte rasch fertig sein. Als hielte er jeden Augenblick, den er mit einem anderen verbrachte, für vergeudete Zeit. Ich kniff die Augen zusammen und stand eine Weile reglos da, eher aus Höflichkeit als aus Neugier auf irgendwelche Laute. Beim Eintreten hatte ich eigentlich nichts wahrgenommen, vielleicht irgendwo ein schwächliches Summen des elektrischen Stroms in den Wicklungen, etwa in dieser Art, aber ich versichere euch, das war so geringfügig, dass man das Summen einer verendenden Fliege dabei ausgezeichnet vernommen hätte. »Na, was hören Sie?« fragte er. »Fast nichts«, bekannte ich, »eine Art Summen, aber das kann auch das Rauschen in den Ohren sein.« »Nein, das ist kein Rauschen in den Ohren. Tichy, hören Sie aufmerksam zu, denn ich wiederhole mich nicht gern. Ich sage das, weil Sie mich nicht kennen. Ich bin weder ordinär noch unverschämt, wie man immer sagt, aber mich regen Idioten, auf denen man 10-mal ein und dasselbe wiederholen muss. Ich hoffe, dass Sie nicht zu ihnen zählen.« »Wir werden sehen«, erwiderte ich. »Sprechen Sie, Herr Professor.« Er nickte, zeigte auf die Reihen der eisernen Kisten und sagte, »kennen Sie sich in elektronischen Hirnen aus?« »Nur so viel, wie das bei der Navigation notwendig ist. Mit der Theorie ist es bei mir schlecht bestellt. Das habe ich mir gedacht. Na, macht nichts. Tichy, hören Sie? In diesen Kisten befinden sich die vollendetsten Elektronenhirne, die es jemals gab. Wissen Sie, worauf Ihre Vollkommenheit beruht?« »Nein«, antwortete ich wahrheitsgemäß. »Daraufhin, dass Sie niemandem dienen, dass Sie absolut zu nichts zu gebrauchen sind, dass Sie unnütz sind.« Es sind von mir in die Tat umgesetzte, in Materie gekleidete Leibnizsche Monaden. Ich schwieg abwartend und er redete weiter. Dabei sah sein grauer Schnurrbart in dem herrschenden Dämmerlicht aus, als flattere ein weißlicher Falter um seine Lippen. Jede dieser Kisten enthält ein Elektronensystem, das Bewusstsein erzeugt, wie unser Hirn. Es besteht zwar aus einem anderen Baustoff, aber das Prinzip ist das gleiche. Damit ist es auch schon aus mit der Ähnlichkeit. Denn unsere Hirne, geben Sie Acht, sind sozusagen an die äußere Welt angeschlossen, vermittels der Sinnenrezeptoren, der Augen, der Ohren, der Nase, der Haut und so weiter. Die hier hingegen, er deutete mit dem Finger auf die Kisten, haben ihre Außenwelt da drinnen. »Wie ist das möglich?«, fragte ich. Mir dämmerte etwas. Die Vermutung war nur vage, aber sie erweckte einen Schauer. Ganz einfach. Woher wissen wir, dass so unser Körper aussieht und so unser Gesicht, dass wir stehen, dass wir ein Buch halten, dass die Blumen duften? Daher, dass gewisse Reize auf unsere Sinne einwirken und Anregungen durch die Nerven zum Hirn fließen. Stellen Sie sich vor, Tichy, dass ich Ihren Geruchssinn auf die gleiche Weise zu reizen vermag, wie das eine duftende Nelke tut. Was werden Sie dann wahrnehmen? Nelkenduft natürlich, erwiderte ich, und der Professor nickte, als sei er froh, dass ich ihm folgen konnte. Wenn ich nun dasselbe mit allen Ihren Nerven tue, dann nehmen Sie nicht mehr die Außenwelt wahr, sondern das, was ich durch Ihre Nerven an Ihr Hirn telegrafiere. Klar? Klar. Und nun Folgendes. Diese Kisten haben Organrezeptoren, die analog zu unserem Geruchssinn, Gesichtssinn, Tastsinn, Gehör und so weiter wirken. Die Drähte dieser Rezeptoren, gewissermaßen die Nerven, sind anstatt an die Außenwelt wie unsere, an diese Trommel dort in der Ecke angeschlossen. Sie haben sie noch gar nicht bemerkt, nicht wahr? Nein, sagte ich. In der Tat, im Hintergrund stand senkrecht wie ein aufgestellter Mühlstein eine Trommel von etwa 3 Meter Durchmesser. Nach einer Weile stellte ich fest, dass sie sich ganz langsam drehte. »Das ist Ihr Schicksal«, sagte Professor Corcoran ruhig. »Ihr Schicksal, Ihre Welt, Ihr Dasein, alles, was Sie erfahren und erkennen mögen. In der Trommel befinden sich besondere Bänder mit registrierten elektrischen Reizen, mit solchen, die den 100 oder 200 Milliarden Erscheinungen entsprechen, mit denen ein Mensch in einem an Eindrücken sehr reichen Leben konfrontiert werden kann. Wenn Sie die Hülle der Trommel hochheben, sehen Sie nur glänzende Bänder, bedeckt mit weißen Zickzacklinien wie Schimmel auf Zelluloid. Aber das sind, Tichy, die heißen Nächte des Südens und das Rauschen der Wellen, die Formen tierischer Leiber und Schießereien, Begräbnisse und Zechereien und der Geschmack von Äpfeln und Birnen, Schneewehen, Abende, die man im Familienkreis am brennenden Kamin verbringt und das Geschrei an Deck eines untergehenden Schiffes und die Konvulsionen einer Krankheit. Das sind die Gipfel der Berge und Friedhöfe und die Halluzinationen Fantasierender. Ion Tichy, dort ist die ganze Welt. Ich schwieg, und Corcoran, der mich mit eisernem Griff am Arm gepackt hatte, sagte, »Diese Kisten, Tichy, sind an eine künstliche Welt angeschlossen. Dieser hier«, er deutete auf die zunächst stehende, »scheint es, sie sei ein 17-jähriges Mädchen, grünäugig, mit rotblondem Haar, mit einem Körper, der einer Venus würdig wäre. Sie ist die Tochter eines Staatsmanns. Sie liebt einen Jüngling, den sie fast jeden Tag durchs Fenster sieht und der ihr Fluch sein wird. Die nächste ist ein Gelehrter. Er ist schon der allgemeinen Gravitationstheorie nahe, die in seiner Welt verbindlich ist, in dieser Welt, deren Grenzen die eisernen Wände der Trommel sind.« Und er bereitet sich zum Kampf um seine Wahrheit vor, in einer Vereinsamung, die durch die ihm drohende Blindheit noch größer wird, denn er wird erblinden, Tichy. Und dort, darüber, ist das Mitglied eines Priesterkollegiums, ein Mann, der seine schwersten Tage erlebt, denn er hat den Glauben an die Existenz seiner unsterblichen Seele verloren. Daneben, hinter der Einfriedung steht, aber ich kann Ihnen nicht das Leben aller Wesen, die ich geschaffen habe, erzählen. Darf ich Sie unterbrechen, fragte ich. Ich hätte gern gewusst, nein, Sie dürfen nicht, brüllte Corcoran. Niemand darf. Jetzt rede ich, Tichy. Sie begreifen noch nichts. Sie denken sicherlich, dass dort in dieser Trommel verschiedene Signale festgehalten sind, wie auf einer Grammophonplatte, dass die Ereignisse so wie eine Melodie angeordnet sind, mit allen Tönen und nun warten, wie die Musik auf der Platte, dass eine Nadel sie belebt, dass diese Kästen lediglich Komplexe von Erlebnissen nachgestalten, die bereits von vornherein bestimmt sind. Das ist nicht wahr. »Das ist nicht wahr«, rief er durchdringend, »dass es von der blechernen Decke nur so widerhallte. Der Inhalt dieser Trommel bedeutet denen dort, was ihnen die Welt, in der sie leben, bedeutet. Es fällt ihnen doch nicht ein, wenn sie essen, schlafen, aufstehen, reisen, alte Sonderlinge besuchen, dass das alles eine Grammophonplatte ist, deren Berührung sie Gegenwart nennen. Aber«, versetzte ich, »schweigen Sie«, donnerte er, »unterbrechen Sie mich nicht, ich rede.« Im Stillen dachte ich mir, dass jene, die ihn einen ungehobelten Klotz nannten, nicht zu Unrecht hatten. Aber ich musste aufpassen, denn das, was er sagte, war wirklich unerhört. »Das Schicksal meiner eisernen Kästen«, schrie er, »ist nicht bis zum Schluss vorherbestimmt, denn die Ereignisse dort in der Trommel sind auf Reihen paralleler Bänder gebannt und nur ein entsprechend der Regel des blinden Zufalls wirkender Selektor entscheidet, aus welcher Bandreihe der Rezipient der Sinneswahrnehmungen einer bestimmten Kiste im nächsten Augenblick die Inhalte aufnehmen wird. Natürlich ist das nicht so einfach, wie ich es hier schildere, denn die Kisten können bis zu einem gewissen Grade selbst auf die Bewegungen des Sammlers Einfluss nehmen. Eine absolute Zufallsselektion tritt nur dann ein, wenn die von mir Geschaffenen sich passiv verhalten. Denn sie haben einen eigenen Willen, dem nur die gleichen Schranken gesetzt sind wie uns. Die eigene Persönlichkeitsstruktur, Leidenschaften, angeborene Gebrechen, die äußeren Bedingungen, der Intelligenzgrad. Ich kann hier nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Wenn es so ist, warf ich rasch ein, wie sollten Sie dann nicht wissen, dass Sie eiserne Kisten sind und nicht ein rotblondes Mädchen oder ein... So viel vermochte ich vorzubringen, ehe er mich unterbrach. Stellen Sie sich nicht dumm, Tichy. Sie setzen sich aus Atomen zusammen. Wie? Fühlen Sie Ihre Atome? Nein. Diese Atome bilden Eiweißteilchen. Fühlen Sie Ihr Eiweiß? Nein. In jeder Stunde des Tages und der Nacht werden Sie von kosmischen Strahlen durchbohrt. Spüren Sie das? Nein. Wie sollen dann meine Kisten erfahren, dass sie Kisten sind, Sie Esel? Genauso wie für Sie diese Welt authentisch und einzig ist, genauso sind für diese Hirne die Inhalte authentisch und einzig real, die zu ihren elektrischen Hirnen aus meiner Trommel fließen. In dieser Trommel ist Ihre Welt, Tichy, und Ihre Körper, die in unserer Wirklichkeit nur als bestimmte relativ stabile Lochgruppierungen in perforierten Bändern existieren, befinden sich innerhalb der Kisten selbst. Sie stecken mittendrin. Tichy, fuhr der Professor etwas leiser fort. Ich habe gesagt, dass ich hier unter anderem einen Gelehrten habe. Das ist die Kiste Ihnen genau gegenüber. Dieser Gelehrte untersucht seine Welt. Aber nie, verstehen Sie, nie wird er auch nur ahnen, dass seine Welt nicht real ist, dass er Zeit und Kräfte darauf vergeudet, das zu ergründen, was eine Reihe von Trommeln mit aufgewickeltem Filmband ist. Und seine Hände, seine Beine, die Augen, seine eigenen erblindenden Augen sind nur Illusionen, hervorgerufen durch Entladungen entsprechend gewählter Impulse in seinem elektronischen Hirn. Um das zu ergründen, müsste er heraus aus seiner eisernen Kiste. Das heißt, er müsste aus sich selbst herauskommen und aufhören, mit seinem eigenen Hirn zu denken, was unmöglich ist. Wie es unmöglich ist, dass Sie die Existenz dieser kalten, schweren Kästen anders wahrnehmen als durch Ihren Tast- und Gesichtssinn. Aber ich weiß dank der Physik, dass ich aus Atomen gebaut bin, warf ich ein. Corcoran hob mit kategorischer Bewegung die Hand. Ich weiß das auch, Tichy. Er hat sein Laboratorium und darin alle Apparate, die seine Welt ihm liefern kann. Er sieht durchs Fernrohr die Sterne, untersucht ihre Bewegungen und gleichzeitig spürt er den kühlen Druck der Brille im Gesicht. Nein, nicht jetzt. Jetzt befindet er sich nach seiner Gewohnheit im leeren Garten, der sein Labor umgibt, und spaziert im Sonnenschein, weil in seiner Welt gerade Sonnenaufgang ist. »Und wo sind die anderen Menschen, die anderen, inmitten derer er lebt?« fragte ich. »Die anderen Menschen?« Natürlich bewegt sich jede dieser Kisten, jedes dieser Wesen unter Menschen. Sie befinden sich alle in der Trommel. Ich sehe, dass Sie noch immer nicht begreifen können. Vielleicht versinnbildlicht Ihnen das ein Beispiel. Sie begegnen in Ihren Träumen verschiedenen Menschen, manchmal auch solchen, die Sie nie gesehen oder gekannt haben, und führen mit ihnen im Traum Gespräche. Stimmt doch? Ja. Diese Menschen erzeugt Ihr Gehirn. Aber während Sie träumen, wissen Sie das nicht. Das war, wie gesagt, nur ein Beispiel. Mit denen dort, er streckte die Hand aus, ist es anders. Sie erschaffen nicht selbst ihre Nächsten und all die Fremden. Die sind in der Trommel, ganze Scharen. Und wenn mein Gelehrter plötzlich Lust verspürte, aus seinem Garten herauszukommen und sich an den ersten besten Spaziergänger zu wenden, dann könnten Sie, würden Sie die Hülle der Trommel abheben, sehen, wie das vor sich geht. Sein Sinnenrezipient weicht unter dem Einfluss des Impulses etwas von seinem bisherigen Weg ab. Er geht auf ein anderes Band über und nimmt auf, was sich darauf befindet. Ich sage Rezipient, doch das sind im Grunde hunderte mikroskopisch kleiner Stromsammler. Denn ebenso wie Sie die Welt mit dem Blick, mit dem Geruch, mit dem Tastsinn, mit dem Gleichgewichtsorgan aufnehmen, genauso erkennt er seine Welt vermittels getrennter Sinneseingänge, getrennter Kanäle, und erst sein elektrisches Hirn fügt alle diese Eindrücke zu einer Einheit zusammen. Aber das sind unwesentliche technische Einzelheiten, Tichy. Glauben Sie mir, mit dem Augenblick, da der Mechanismus einmal in Bewegung gesetzt worden ist, war das nur eine Frage der Geduld, nichts weiter. Lesen Sie die Philosophen und Sie werden erkennen, wie wenig man sich auf unsere Sinneseindrücke verlassen kann, wie unzuverlässig, wie trügerisch, wie leicht irrezuführend sie sind. Dabei haben wir doch nichts außer ihnen. Ebenso, fuhr er mit erhobener Hand fort, ergeht es ihnen. Aber das hindert sie so wenig wie uns, zu lieben, zu verlangen, zu hassen. Sie können andere Menschen berühren, um sie zu küssen oder um sie zu töten. Und so geben sich diese meine Schöpfungen in ihrer ewigen eisernen Unbeweglichkeit Leidenschaften und heftigen Gefühlen hin. Sie üben Verrat, empfinden Sehnsucht, sie träumen. »Sie meinen, dass das unfruchtbar ist?« fragte ich unerwartet. Korkoran maß mich mit seinem durchbohrenden Blick. Lange Zeit gab er keine Antwort. »Ja«, antwortete er schließlich, »gut, dass ich Sie hier eingeführt habe, Tichy. Jeder der Idioten, dem ich das gezeigt habe, wetterte erst einmal über meine Grausamkeit. Was wollen Sie damit sagen?« »Sie liefern Ihnen nur den Rohstoff«, sagte ich, »in der Form dieser Impulse. Ähnlich liefert die Welt sie uns. Wenn ich dastehe und zu den Sternen aufschaue, so ist das, was ich dabei empfinde, was ich denke, nur noch mein eigener Besitz, nicht der der Welt. Mit Ihnen«, ich deutete auf die Reihe der Kisten, »ist es ebenso.« »Richtig«, sagte der Professor trocken. Er stand nun gebeugt da und wirkte dadurch kleiner. »Aber da Sie das schon ausgesprochen haben, ersparen Sie mir lange Ausführungen, denn Sie begreifen doch wohl, wozu ich Sie geschaffen habe.« »Ich vermute es, aber vielleicht sagen Sie es mir doch lieber selbst.« »Gut.« »Einst, es ist schon sehr lange her, begann ich an der Realität der Welt zu zweifeln. Ich war damals noch ein Kind. Die sogenannte Tücke des Objekts, Tichy, wer hat sie nicht erfahren?« Wir können eine Kleinigkeit nicht finden, obwohl wir uns ganz genau erinnern, dass wir sie zuletzt gesehen haben. Endlich finden wir sie anderswo wieder mit dem Gefühl, die Welt in flagranti bei einer Ungenauigkeit, einer Nachlässigkeit ertappt zu haben. Die Erwachsenen sagen selbstverständlich, das sei ein Irrtum, und das natürliche Misstrauen des Kindes wird auf diese Weise erstickt. Oder das, was man als Sentiment du Déjà-vu bezeichnet, der Eindruck in einer Situation, die zweifellos neu ist, die man zum ersten Mal erlebt, schon einmal gewesen zu sein. Ganze metaphysische Systeme wie der Glaube an Seelenwanderung, an die Reinkarnation sind in Anlehnung an diese Erscheinungen entstanden. Und weiter, das Gesetz der Serie, die Wiederholung besonders seltener Erscheinungen, die so oft in Paaren auftreten, dass die Ärzte das in ihrer Sprache Duplicitas Casuum genannt haben. Und schließlich die Geister, nach denen ich sie gefragt habe. Gedankenlesen, Levitationen und die zwar seltenen, aber am wenigsten mit den Grundlagen unseres Wissens zu vereinbarenden, am schwersten zu erklärenden Fälle von Zukunftsvorhersagen. Ein Phänomen, das seit der frühesten Zeit beschrieben wird, obwohl es doch gar nicht möglich ist, da jede wissenschaftliche Anschauung der Welt es ausschließt. Und was ist das alles? Was bedeutet es? Wollen Sie es aussprechen? Dazu fehlt Ihnen doch der Mut, Tichy. Nun gut, schauen Sie. Er trat an die Wand und zeigte auf die gesondert stehende Kiste auf dem höchsten Regal. Das ist der Wahnsinnige meiner Welt, sagte er, und während er lächelte, wandelte sich sein Gesicht. Wissen Sie, wozu er in seinem Wahn, der ihn von den anderen abgesondert hat, gelangt ist? Er hat sich der Suche nach der Unvollkommenheit seiner Welt gewidmet. Denn ich habe nicht behauptet, Tichy, dass diese seine Welt vollkommen sei. Der effektvollste Mechanismus kann plötzlich klemmen. Irgendein Luftzug kann die Kabelschnüre in Schwingungen versetzen, sodass sie sich für einen Augenblick schneiden, oder es dringt eine Ameise in das Innere der Trommel. Wissen Sie, was er dann denkt, dieser Tollkopf? Dass die Telepathie durch einen lokalen Kurzschluss von Drähten zweier verschiedener Kisten hervorgerufen wird, dass ein Blick in die Zukunft dann erfolgt, wenn der Rezipient schwankt und plötzlich von dem richtigen Band auf eins überspringt, das erst in vielen Jahren abrollen soll, dass das Gefühl, er habe schon einmal erlebt, was ihm in Wirklichkeit zum ersten Mal widerfährt, durch ein Klemmen des Selektors bewirkt ist. Und wenn er in seinem Kupferlager nicht nur erzittert, sondern wie ein Pendel zu schaukeln beginnt, weil ihn, was weiß ich, eine Ameise angestoßen hat, dann ereignet sich in seiner Welt Erstaunliches und Unerklärliches. In jemandem entflammt ein plötzliches und unvernünftiges Gefühl. Jemand beginnt zu prophezeien. Die Gegenstände bewegen sich von selbst oder tauschen ihren Standort. Vor allem aber tritt im Ergebnis dieser rhythmischen Bewegungen das Gesetz der Serie auf. Der Gruppierung seltener und wunderlicher Erscheinungen zu folgen. Und sein Wahn, genährt durch solche von der Allgemeinheit unterschätzten Phänomene, gipfelt in der Behauptung, für die man ihn bald in ein Irrenhaus sperren wird, dass er selbst eine eiserne Kiste sei, so wie alle, die ihn umgeben, dass die Menschen nur Einrichtungen in der Ecke eines verstaubten Laboratoriums seien und die Welt, ihre Reize und Schrecken, nur Illusionen. Ja, er wagte sogar an seinen Gott zu denken, Tichy, an einen Gott, der früher, als er noch naiv war, Wunder tat. Aber dann erzog die Welt ihren Schöpfer, lehrte ihn, das Einzige, was er tun dürfe, sei, sich nicht einzumischen, nicht zu existieren, nichts an seinem Werk zu verändern, denn nur zu einer Göttlichkeit, die man nicht anruft, kann man Vertrauen haben. Wird sie angerufen, dann erweist sie sich als unvollkommen und machtlos. Und wissen Sie, was sein Gott denkt, Tichy? Ja, erwiderte ich, dass er ihm ähnelt. Aber dann ist es auch möglich, dass der Eigentümer des verstaubten Labors, auf dessen Regalen wir stehen, selbst eine Kiste ist, die ein anderer, in der Rangordnung noch höherer Gelehrter erbaut hat, der über originellere und fantastischere Konzeptionen verfügt, und so bis ins Unendliche. Jeder dieser Experimentatoren ist ein Gott, der Schöpfer seiner Welt, dieser Kisten und ihres Schicksals. Und er hat seine Adame und seine Evas und über sich seinen in der Hierarchie nächsthöheren Gott. Und deshalb haben sie das gemacht, Professor. Ja, und da ich das gesagt habe, wissen Sie eigentlich genauso viel wie ich. Ein weiteres Gespräch wäre sinnlos. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und möchte mich jetzt verabschieden. So, meine Freunde, endete diese ungewöhnliche Bekanntschaft. Ich weiß nicht, ob Corcorans Kästen noch in Bewegung sind. Vielleicht ja. Vielleicht träumen sie noch ihr Leben mit seinem Glanz und seinem Entsetzen. Und alles ist nur ein Gewimmel auf Filmbändern erstarrter Impulse. Corcoran aber begibt sich, nachdem er sein Tagewerk verrichtet hat, jeden Abend über die eiserne Treppe nach oben, öffnet nacheinander die stählernen Türen mit dem großen Schlüssel, den er in der Tasche seines von Säuren zerfressenen Kittels trägt, und bleibt dort in dem staubigen Dunkel stehen, um dem schwachen Summen des Stroms zu lauschen und dem kaum vernehmbaren Laut, mit dem träge die Trommel sich dreht, mit dem sich das Band bewegt und ein Schicksal erfüllt wird. Und ich denke, dass er dann entgegen seinen Worten Lust verspürt, einzudringen in die Tiefe der Welt, die er geschaffen hat, mit blendender Allmacht einzudringen, um darin jemanden zu retten, der Sühne verkündet. Dass er schwankt, allein im trüben Licht der nackten Glühbirne, ob er jemandes Leben, ob er eine Liebe retten soll. Und ich bin mir sicher, dass er das nie tun wird. Er wird sich den Verlockungen widersetzen, denn er will Gott sein. Die einzige Göttlichkeit, aber die wir kennen, ist das schweigende Einverständnis mit jeder menschlichen Handlung. Für sie gibt es keinen höheren Lohn als die in jeder Generation sich erneuernde Auflehnung der eisernen Kästen, wenn sie sich in ihrer Vernunft darin bestärken, dass er nicht existiert. Dann lächelt er stumm und geht, die Tür hinter sich schließend, hinaus. Und in der Leere ertönt nur das schwache, dem Laut einer sterbenden Fliege gleichende Summen des Stroms. Sie hörten einen Auszug aus den Sterntagebüchern des polnischen Philosophen und Science-Fiction-Autors Stanisław Lem, der am morgigen Sonntag 100 Jahre alt geworden wäre. Erstmals gesendet im RIAS am 2.2.1975, der Sprecher war Rolf Schuld. Am kommenden Samstag geht es wieder einmal um das RIAS-Schulklassengespräch, jedoch nicht, wie Sie es ja kennen, mit einem Gast. Der RIAS hat in den 70er Jahren die Höhepunkte einiger prominenten Besuche in Berliner Schulen zusammengefasst und unter dem Titel »Geschichte im Klassenzimmer« gesendet. Im ersten Teil, zu hören nächste Woche, geht es um Ansichten über das doppelte Deutschland. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende, machen Sie es gut.